Diese Art Mädchen sind wir nicht. Ich mag jede Art von Mädchen, wenn man als Soldat endlich Urlaub hat, sucht man in der Stadt nach Spaß und Freude, nach manch grüner Tat für das Militär. Sehne ich mich sehr nach Spaß und Freude. Hier mit den süßen Schönen und keine Fragen. Sie sollen mich verwöhnen und in Freiheit drei Tage lang versöhnen mit all den Plagen. Endlich Freizeit. Als ein Held im Feld lebt man ungesund. Nicht, dass ich's bereuen, doch ich leb jetzt neu und zwar mit Spaß und Freude. Pech gehabt! Du bist schnell, doch ich bin schneller. Ich will keinen Ärger! Ich auch nicht. Im Gegenteil. Jahrelang im Krieg. Jahrelang im Krieg. Als Kanonenfutter liegt man vor der Burg im Graben. 6 Wochen lang schon oder 7 Tag und Nacht. Wo man im Schlamm versinkt und es nach Leichen stinkt. Wer besser zahlt, für den wagt man die Schlacht. Welch ein Glück, dass sie uns nach Paris verordnet haben. Bei Fahrt von Schlamm und Untergang, von Tod und Kriegsgeschrei. Der Krieg hat mich verloren, als hab ich mir geschworen. Dings im Feld ist für mich vorbei. Schätzchen rundheraus, an mir hast du mehr. Ich war auch im Heer besser als alle. Bisher Grenadier, jetzt der Hauptmann hier. Wett ich, dass ich dir auch gut gefalle. Blut, Schweiß und Ehre hab ich gegeben. Doch ich erkläre, jetzt will ich leben. Sei mir heut nur treu und hab ohne Scheu mit mir viel Spaß und Freude. Hey! Ja! Komm her! Sofort! Bleib! Wohin so eilig? Nichts gemacht! So, wovor haust du dann ab? Gnade! Gnade passt zu dir wie eine Feder im Arsch einer Sau. Was für Worte, mein Herr. Oh, entschuldige, Hochwürden. Was geht hier vor? Der Zigeuner hat mir in die Tasche gegriffen. Durchsuchen Sie ihn, Herr Leutnant. Nichts, Hochwürden. Sie arbeiten zu zweit. Den anderen konnte ich nicht erwischen. Festnehmen. Aus welchem Grund? Weil er hier sein Unwesen treibt. Wenn es nach mir ginge, dürfte er überhaupt keine Straße mehr betreten. Oder man würde aus der Jagd auf ihn einen Sport machen. Denn Zigeuner sind streunende Köter. Führen Sie ihn ab. Hochwürden. Erzieher Confrollo. Ich bin Hauptmann Fürbuste, Martin. Hauptmann? Gerade erst angekommen und schon ein Gauner gefangen. Sie vergeuden keine Zeit. Willkommen bei der Domwache. Es freut mich, Ihnen dienen zu dürfen, mein Herr. Höchst erfreulich, dass Sie schon hier sind. Diese Zigeuner sind die Pest und sie werden von Tag zu Tag gefährlicher. Hauptmann, Gott sei Dank, sind Sie jetzt dabei. Die Zigeunerei macht ständig Beute. Auf uns blickt Paris und oft auf unseren Sieg. Nein, es ist gewiss, wir sind im Krieg. Drum Schuss mit Spaß und Freude. Die Feier glanz, kommt, genießt es voll und ganz. Herzog, herein! Besser geht's nicht, denn sie kann's. Leicht getanzte Eleganz, Tanzer Esmeralda.